Das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurde am 4. April in Norwegen gebildet. Das Komitee beschloss, zum Tag der Sonne verschiedene politisch-kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des edlen revolutionären Lebens von Genossen Kim Il-sung und seine unvergänglichen Verdienste zu organisieren. Am 3. April wurde in Rom das italienische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne gegründet.